And let's pray. Und dann beten wir. Father in heaven, we thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir heute Abend. That you're really there. Dass du wirklich da bist. And you're really here. Dass du hier bist. And working in our lives. Dass du in unserem Leben arbeitest. Thank you for our Bibles. Danke für unsere Bibeln. A gift from you. Ein Geschenk von dir. Your word. Dein Wort. Speak through your word to us tonight. Sprich durch dein Wort heute Abend zu uns. To each one individually. Zu jedem Einzelnen ganz persönlich. We pray, Lord. Darum beten wir. In Jesus' name. In deinem Namen. Amen. Amen. Tonight we're in verse 8. Heute Abend sind wir im Vers 8. It says, by faith Abraham, durch Glauben war Abraham, when he was called, obeyed by going out to a place which he was to receive for an inheritance. Als er gerufen wurde, gehorsam, auszuziehen an dem Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. And he went out, not knowing where he was going. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Okay, let's put our definition of faith in. Wir wollen hier unsere Definition des Glaubens einsetzen. Based on Romans 10:17. Beruhend auf Römer 10:17. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Glaube kommt durch das Hören, und das Hören kommt durch das faith Wort Gottes. Faith is created in me. Glaube wird in mir geschaffen. Through God's word. Durch das Wort Gottes. I was speaking to a man on the street, and he said, "I don't have any faith." Ich habe mit jemand auf der Straße gesprochen und er hat zu mir gesagt, ich habe keinen Glauben. I said, that's great. Let me create faith in you. Und ich habe zu ihm gesagt, das ist großartig. Lass mich bei dir Glauben schaffen. I said, just listen to these verses. Hör dir mal diese Verse an, habe ich gesagt. And I just quoted about 5-6 verses to him. Ich habe dann 5-6 Verse zitiert. Put your treasures in heaven. Leg deine Schätze im Himmel an. Where they cannot rust, no one can steal them. Wo sie nicht verrotten können und wo sie niemand stehlen kann. For where your treasure is, that's where your heart is. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. For God so loved the world. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt. And he was looking at me, and you could see. Und er sah mich so an, und man konnte faith sehen. Faith being created in his heart as he listened to the word. Glaube wurde geschaffen in seinem Herzen, als er dem Wort zuhörte. So faith, also Glaube, is this, ist Folgendes. To trust in what God says. Auf das zu vertrauen, was Gott sagt. So we put the definition and we get this. Und wenn wir die Definition hier einsetzen, kommt Folgendes raus. By trusting what God said. Indem wir vertrauen auf das, was Gott gesagt hat. What did God say? Was hat er gesagt? Let's turn to Genesis chapter 12. Wir blättern zu 1. Mose 12. What did he say to Abraham? Was hat er zu Abraham gesagt? Abraham is a very special person. Der Abraham ist eine ganz besondere Person. In the book of Romans, Paul argues the life of Abraham. Im Römerbrief, da wird von Paulus über das Leben Abrahams geschrieben. And he argues on our behalf. Und er tritt ein für uns. For the sake of grace. Um der Gnade willen. And he uses Abraham's life. Und er benutzt das Leben von Abraham. And he brings out the point that Abraham was not a Jew. Und er bringt dann diesen Punkt zum Vorschein, dass Abraham ja kein Jude war. Abraham was a Gentile. Abraham war ein Heide. And he was saved und by er, faith. Er wurde errettet durch den Glauben. And the Jewish line would come through Abraham, of course. Natürlich kam oder entstand dann die jüdische Linie durch Isaac, Jacob, the nation of Israel. Isaac, Jakob und die Nation Israels. But Abraham. Aber is the father of the faith. Ist der Vater des Glaubens. And listen to this in Genesis chapter 12. Und horcht euch mal das an in 1. Mose 12. Now the Lord said to Abram. Und der Herr sprach zu Abraham. Go forth from your country. Geh aus deinem Land. Now Abram or Abraham. So Abraham oder Abraham. Did not come from a believing household. Der kam nicht aus einem gläubigen Zuhause. His parents weren't born again. Seine Eltern waren keine Wiedergeborenen. His father worshipped idols. Sein Vater betete Götzen an. And he's being called by God. Und er wird von Gott berufen. Go forth from your country and from your relatives and from your father's house. Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters. To the land which I will show you. In das Land, das ich dir zeigen werde. And I will make you a great nation. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. And I will bless you. Und ich will dich segnen. And make your name great. Und ich will deinen Namen groß machen. And so you shall be a blessing. Und du sollst ein Segen sein. And I will bless those who bless you. Und ich will segnen, die dich segnen. And the one who curses you, I will curse. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. And listen to this. und horcht es das nun an. And in you all the families of the earth shall be blessed. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Turn back to Hebrews 11. Blättert wieder zurück zu Hebräer 11. I'm just going to read a verse from Galatians 3. Ich werde noch einen Vers aus Galater 3 lesen. I'll turn there with me. It's interesting to read. Blättert dorthin. Galatians chapter 3. Galater 3. We want to look at verse 29, but let's read up to it. Wir wollen dann den Vers 29 ein wenig beleuchten, aber verse lesen wir dorthin einmal. 21. Fangen wir bei Vers 21 an. Is the law then contrary to the promises of God? May it never be. Ist denn das Gesetz gegen die Verheißungen Gottes? Das ist ausgeschlossen. For if a law had been given which was able to impart life, then righteousness would indeed have been based on the law. Denn wenn ein Gesetz gegeben worden wäre, das lebendig machen könnte, dann wäre wirklich die Gerechtigkeit aus Gesetz. But the scripture has shut up everyone under sin, so that the promise by faith in Jesus Christ might be given to those who believe. Aber die Schrift hat alles unter die Sünde eingeschlossen, damit die Verheißung aus Glauben an Jesus Christus den Glaubenden gegeben werde. But before faith came, bevor aber der Glaube kam, we were kept in custody under the law, wurden wir unter Gesetz verwahrt, being shut up to the faith which was later to be revealed, eingeschlossen auf den Glauben hin, der geoffenbart werden sollte. Every religious person in the world is shut up under the law. Jede religiöse Person in der Welt ist unter diesem Gesetz eingeschlossen. Even our kids that are not saved are still under the law. Sogar unsere Kinder, die noch nicht errettet sind, sie sind verwahrt unter dem Gesetz. It doesn't matter whether you're a Mormon or a Hare Krishna or a Buddhist or any religion in the world. Ganz gleich, ob du jetzt zu den Mormonen gehörst, zu Hare Krishna oder sonst irgendjemand, oder Buddhist. You are under the law. Du bist unter dem Gesetz. Whether you're a Protestant or a Catholic or whatever you are. Ob du Protestant bist oder Katholik oder was auch immer. A Jehovah's Witness. Ob Zeuge Jehovas. Or under in Islam, whatever. Oder ein Muslim. Was auch immer. Religion is under the law. Religion bedeutet unter dem Gesetz zu sein. We are shut up under the law. Wir sind unter dem Gesetz verwahrt. Verse 23 again. Vers 23 nochmal. But before faith came, bevor aber der Glaube kam, faith in Jesus Christ, der Glaube an Jesus Christus, before it came, bevor das kam, we were kept in custody under the law. Wurden wir unter Gesetz verwahrt. I was a Roman Catholic under the law. Ich war ein römischer Katholik, einfach unter dem then Gesetz. Then Jesus came into my life. Und dann kam Jesus in mein Leben. And I was a Roman Catholic set free. Und ich war römisch-katholisch, aber ich war freigesetzt. And I did music in the Roman Catholic Mass. Und ich spielte auch noch Musik in der römisch-katholischen Messe. And we even led the priest to Christ. Und wir haben sogar den Priester dann zu Christus geführt. We were playing every Sunday. Wir haben jeden Sonntag gespielt. And he would let us speak while he was washing the goblets, whatever they're called. Und er ließ uns dann sogar sprechen, während er da die Utensilien versorgte. And we were just, my wife and I were there, and Pastor Matt was there at time. No, that was just before he came. Und wir waren also dort, meine Frau und ich, und auch Pastor Matt kam dann nachher. We'd sing in the Mass, we'd share Christ. Also wir haben gesungen in der Messe, wir haben Jesus Christus weitergegeben. And we'd go in the back with the priest. Wir sind dann noch rückwärts mit dem Priester. We would meet in the cellar. Wir haben uns im Keller dort getroffen. And we would have meetings in the Bible, we'd sing. Wir hatten Bibeltreffen und wir sangen. We were born again Roman Catholics. Wir waren wiedergeborene römisch-katholische Gläubige. The priest came one day, he said, und eines Tages kam der Priester und sagte, he said, you guys are amazing. Ihr seid wirklich erstaunlich. Tell me what you believe. Sagt mir doch mal, was ihr glaubt. We said, Father Nicholas, you have to be born again. Und wir haben gesagt, Vater Nikos, du musst einfach wiedergeboren sein. Come to faith in a personal Jesus. Du musst einfach zum Glauben kommen an einen Jesus, der persönlich ist. And he listened like he was Nicodemus. Und er hörte mir zu, als ob er Nikodemus wäre. His name was Father Nicholas. Sein Name war Vater Nikos. And in John 3, Nicodemus came to Jesus and said the same thing. Und in Johannes 3 heißt es, dass Nikodemus zu Jesus kam und das Gleiche sagte. He listened so intently. Und er hat so genau zugehört. The next Sunday he came up to the he was in the Mass. Und am darauffolgenden Sonntag in der Messe. And he said, "Dearly beloved." Sagte er, meine Lieben. We must all be born again. Wir müssen alle wiedergeboren werden. It is a wonderful experience. Das ist eine wunderbare Erfahrung. When Jesus comes into your life. Wenn Jesus in dein Leben hineinkommt. We're sitting on the side saying, Und wir saßen da auf der Father Seite Nick got saved. Und sagten, ah, der Vater Nikos, er ist errettet worden. And you know, he just look over at us and wink, you know. Und er hat so zu uns rüber geblinzelt. He's thinking, wow. Und wir haben gesagt, wow. To faith. Zum Glauben. Awesome. Erstaunlich. You know, there's a lot of Protestants. Es gibt eine Menge Protestanten. Even in free churches. Auch in Freikirchen. That have not come to faith. Die noch nicht zum Glauben gelangt sind. It happens all the time because kids grow up. Und das passiert ständig, weil die Kleinen werden größer. You know, and everything turns into religion if you don't have faith in Christ. Und alles wird dann zur Religion, wenn du keinen Glauben an Jesus Christus Verse 24. Hast. Vers 24. Therefore the law has become our tutor to bring us to Christ. Also ist das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus hin geworden. So that we may be justified by faith. Damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Just had to tie my shoe, sorry. Here we are. Where are we? Verse 24 again. Therefore the law has become our tutor to lead us to Christ. Also ist das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus hin geworden. Why? Warum? Because under the law I realize I can't do it. Weil unter dem Gesetz wird mir klar, ich schaffe das nicht. I mean, I used to go confess my sin to the priest. Ich habe immer meine Sünden dem Priester gegenüber bekannt. And I have to go back in 3 minutes later. Aber 3 Minuten nachher musste ich schon wieder dorthin gehen. I thought, I don't know if I can make it home. Ich habe mir gedacht, vielleicht schaffe ich es gar nicht mal bis nach Hause. I remember coming outside and my brother was driving away on my bicycle. Ich erinnere mich daran, ich bin da raus aus diesem Beichtstuhl und dann habe ich gesehen, wie mein Bruder mit meinem Fahrrad weg ist. And all these words came out of my mouth. All diese Worte kamen da aus meinem Mund. As I was running after him. Als ich ihm danach lief. I thought, ah. Bless me, Father Fry. I've sinned again. Segne mich nochmals, Vater. I was just here 5 minutes ago. Ich war gerade vor 5 Minuten hier. My brother took my bike, and I had 100 curse words came out of my mouth. Mein Bruder hat gerade mein Fahrrad genommen, und ich habe da jede Menge Fluchworte losgelassen. Okay, it leads us to Christ. Also das führt uns zu Christus hin. Because we realize we can't do it. Weil uns klar wird, wir können das nicht machen. Verse 25. Vers 25. But now that faith has come. Nun aber, we are no longer under a tutor. Sind wir nicht mehr unter einem Zuchtmeister. For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Wow, somebody say praise the Lord. Soll jemand sagen, preist den Herrn. Somebody say hallelujah. Oder jemand hallelujah. I think there's more Baptists here than Pentecostals. Okay, verse 27. Verse 27. Vers 27. For all of you who were baptized into Christ have clothed yourself with Christ. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Now we're coming to it. There is neither Jew nor Greek. Da ist nicht Jude noch Grieche. There is neither slave nor free man. Da ist nicht Sklave noch Freier. There is neither male nor female. Da ist nicht Mann und Frau. For you are all one in Christ Jesus. Denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. And here's our verse. Und nun kommt unser Vers. And if you belong to Christ, wenn ihr aber des Christus seid, then you are Abraham's descendants. So seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft. Heirs to the promise. Erben der Verheißung. Do you know when the Lord spoke to Abraham back then? Als damals der Herr zu Abraham sprach, he was talking about us. Da hat er von uns gesprochen. We are Abraham's children. Wir sind die Kinder Abrahams. Through Christ. Durch Christus. And that blessing that God promised Abraham. Und diesen Segen, den er Abraham versprochen hatte. For the whole world. Für die gesamte Welt. Is in Christ. Ist in Christus gegeben. Turn back to Hebrews 11. Blättert wieder zurück zu Hebräer 11. So here we are, verse 8 again. Vers 11, Kapitel 11, Vers 8 nochmals. By trusting in what God said, auf das Vertrauen, was Gott gesagt hat, Abraham, when he was called, war Abraham, als er gerufen wurde. Now we got, when we got saved, God called us. Also wenn wir errettet werden, dann beruft uns Gott. I was on my way to a class in university. Ich war gerade auf meinem Weg in eine Vorlesung auf der Universität. And it was the day God called me. Das war der Tag, an dem Gott mich berufen hatte. Eine Frau hat mich damals gestoppt. Said, young man, what does your crucifix mean to you? Und sie hat zu mir gesagt, junger Mann, was bedeutet dieses Kreuz? It means everything to me. Why? Das bedeutet alles. Wieso? Have you ever received Jesus Christ personally? Nun, hast du jemals Jesus Christus persönlich angenommen? I don't understand what you're saying. Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Do you know Jesus Christ? Kennst du Jesus Christus? Personally. Persönlich? That was the day of my salvation. Und das war der Tag meiner Errettung. She brought me to Christ. Sie hat mich zu Christus geführt. And God called me. Und Gott hat mich berufen. Watch this. It's beautiful. Und folgendes nun, das ist ja Abraham schön. When he was called. Also Abraham, als er berufen wurde, obeyed. Gehorchte. He obeyed. Er gehorchte. The voice of God. Der Stimme Gottes. By going out to a place. Er war gehorsam auszuziehen an den Ort, which he was to receive an inheritance. Den er zum Erbteil empfangen sollte. And he went out, und er zog aus, not knowing where he was going. Ohne zu wissen, wohin er komme. Remember, I was 18 years old. Erinnert euch, ich war damals 18. I had shared Christ with all my friends. Ich hatte all meinen Freunden von Christus erzählt. One friend, he was on a football team, wanted to break my teeth. Einer, der war beim Footballteam dabei und der brach mir sogar die Zähne. Because I was telling everyone about Christ at these parties. Und er drohte damit, mir die Zähne einzuschlagen, weil ich eben auf diesen Partys davon about erzählte. 6 weeks later, I didn't have a friend in the world. Und 6 Wochen danach hatte ich keinen einzigen Freund mehr. All my friends. Alle meine Freunde. Didn't want anything to do with me. Wollten einfach nichts mehr mit mir I mean, zu tun I was haben. A bit radical, I must admit, you know. Ja, also ich muss schon zugeben, ich war ein wenig radikal. But that's the way it is in the beginning, isn't it? Aber so ist es am Anfang, nicht wahr? That was my baptism into Christ. Das war meine Taufe in Christus hinein. Right? That was my initiation. Das war meine Einführung in den and Glauben. People got saved. Und Leute wurden slowly. Errettet. Langsam. And I remember I didn't have a friend in the world. Und ich erinnere mich and daran. It was January now. Ich hatte keinen Freund in der ganzen Welt damals 1977. Und es war Januar. 1977. Und dann habe ich einen Anruf erhalten in February, im Februar, if I wanted to come to a Bible study. Ob ich zu einer Bibelrunde kommen möchte. And I went to that Bible study. Und ich bin zu diesem Bibelkreis gegangen. Protestants and Catholics together. Da gab es die Protestanten und die Katholiken. And I met my wife there. Und ich habe dort meine Frau kennengelernt. And suddenly she invited me to that Catholic group. Und plötzlich hat sie mich da zu dieser katholischen Gruppe eingeladen. Born again Catholics. Das waren wiedergeborene Katholiken. And I remember driving down. Und ich erinnere mich, wie ich da damals hingefahren bin. And I remember I was in my father's blue car driving down the highway. Ich erinnere mich an die Fahrt. Ich saß in dem blauen Auto meines Vaters auf thinking, der Autobahn. Where is my life taking me? Und ich habe mich gefragt, wohin führt mich da mein Leben? I am on a new way. Ich befinde mich da auf einem neuen Weg. Where am I going? Wohin gehe ich? Where will this lead to? Wohin wird das Ganze I remember führen? That night I was just driving on the highway. Ich erinnere mich an diesem Abend, da fuhr ich auf der Autobahn. Where will this life lead me now? Wo wird mich dieses Leben jetzt hinbringen? I've left everything behind. Ich habe da alles zurückgelassen. This hinter is mir. A brand new start. Das ist ein ganz, ganz neuer Anfang. I was going down to their Bible study for the first time. Ich fuhr damals zum ersten Mal zu diesem Bibelkreis. And that drive, I just thought, wow. Und während dieser Fahrt habe ich einfach gedacht, where am I wow, going? Wohin fahre ich only da? God knows. Nur Gott weiß es. Only God knows where this road will lead to. Nur Gott weiß, wo diese Straße hinführen and wird. On this road is our inheritance. Aber auf dieser Straße, da befindet sich unser Erbteil. If we look at the men before Abraham here, we see something interesting. Wenn ihr hier die Männer ansieht, die vor Abraham hier genannt werden, we saw Abel. Da seht ihr den Abel. We saw Enoch. Den Henoch. And we saw Noah. Und den Noah. But before that in verse 2. Aber davor noch in Vers 2. By faith we understand the worlds were prepared by the word of God. Im Vers 3 durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort when bereitet the word worden comes sind. Into our heart and we're born again. So wenn das Wort in unser Herz Einzug hält und wir werden wiedergeboren. Being born again is a miracle of the Lord. Wiedergeboren zu werden, das ist ein Wunder von Gott. The word of God reaches my heart. Das Wort Gottes erreicht mein Herz. First my ear. Zuerst mein Ohr. And if I respond to it by faith, und wenn ich dann im Glauben darauf reagiere, the Holy Spirit regenerates me. Dann regeneriert mich der Heilige Geist. And suddenly I've come to faith. Und plötzlich bin ich im Glauben. And I have a new world view. Und ich habe eine völlig neue Weltsicht. In verse 2. In Vers 2. Suddenly my world is different. Plötzlich ist meine Welt verschieden. I go to a party and it's like, ich gehe da zu einer Party und you try to tell them, there's another world. Du versuchst einfach ihnen das mitzuteilen. There's another world. Es gibt eine andere Welt. Thinking, wow, eine andere. Lost his mind. Und die denken sich, na, der Robert ist verrückt geworden. I can see another world. Ich kann eine andere Welt sehen. Jesus is real. Jesus ist wahrhaftig. These things were created. Diese Dinge, sie wurden geschaffen. Look, my thumb, it's perfect. Schaut euch das an, mein Daumen, der ist vollkommen. They're looking at you like you need to be locked up. Und die schauen dich einfach an, als ob sie dich, ja, du gehörst eingesperrt. But in those first few months of a new world view. Aber in diesen ersten Monaten deiner neuen Weltsicht. It's like you just woke up. Da ist es wie wenn du gerade aufgewacht bist. I knew a lady in Bratislava. Ich kannte da eine Frau in Bratislava. She's about 60 years old. Sie ist 60 Jahre alt. Communism fell. Der Kommunismus war dann vorbei. And she came to Hainburg, right across the border. Sie kam dann nach Hainburg, gleich hinter der Grenze. For 1 hour. Eine Stunde. And she looked around. Und sie hat sich so umgeblickt. She went back to Bratislava. Sie ist wieder zurück nach Bratislava. Her daughter told me she didn't speak for 1 week, not a word. Und ihre Tochter hat mir gesagt, eine Woche lang hat sie kein einziges Wort gesprochen. Not a word. Nicht ein Wort. And her daughter said to her finally, "Mom, what's wrong with you?" Und die Tochter hat dann zu ihr gesagt, Mama, was ist denn los? And she said, "For 50 years." Und sie hat gesagt, 50 Jahre lang. They told me there was poverty on the other side of that border. Haben sie uns erzählt, dass da drüben die Armut herrscht? They lied to me. Sie haben mich belogen. And I believed the lie. Ich habe diese Lüge geglaubt. Incredible, huh? Unglaublich. And there's a lie today. Und es gibt auch eine Lüge heute. There's no God. Es gibt keinen Gott. I don't even want to get into the other stuff. Also ich möchte das subject. Ja, das ist ein ganz anderes Thema. Ich möchte gar nicht erst damit beginnen. A new world view. Eine neue Weltsicht. Number two. Punkt zwei. Suddenly, we're led into a new worship. Plötzlich gelangen wir in eine neue Form der Anbetung. A new worship. Eine neue Anbetung. I remember the day. Ich erinnere mich I was sitting in a living room. Ich saß da in einem Wohnzimmer. And they were singing these happy kind of songs, like "This is the day." Und diese lustigen Lieder da gesungen. And so I'm looking at everybody. Tag, all these young girls, you know. Ich habe sie alle das angeblickt, all diese jungen Mädchen. I counted 28 girls that night. Ich habe an dem Abend 28 Mädchen and gezählt. And 3 guys. Und 3 Jungs. And I went home and I said, "Thank you, Lord." Und ich bin nach Hause im Auto und habe gesagt, dank dir, Herr. It's a gold mine. Das ist eine Goldmine. It was, because my wife was sitting among them. Und das war es wirklich, weil meine Frau war auch dort. I was so happy. Ich war so glücklich. Because before that I said to the Lord, weil zuvor hatte ich zum Herrn I gesagt, I thought I was the only Christian in the world at one point. Ich habe mir gedacht, ich bin der einzige Christ in der Welt. And I said, "Lord, I love you so much, I'd even marry a Christian." Und ich habe gesagt, Herr, ich liebe dich so sehr, ich werde sogar eine Christin heiraten. Until I saw these girls, I thought, wow, of course. Bis ich dann diese Mädchen alle gesehen habe, habe ich mir gedacht, wow, na klar. And I remember sitting there with the song sheet, just kind of watching everyone sing. Und ich saß eben mit diesem Blatt in der Hand und habe alle beobachtet, wie sie sangen. And I remember this girl just lifted her hand up. Und dann sehe ich noch dieses Mädchen von ihr, wie sie die Hand hob. Wow, wow, what's that? Und ich habe mir gedacht, wow, was ist da los? Just went like, "Jesus, I love you." So wie, Jesus, ich liebe dich. Wow, this is blowing my mind. Ich habe gedacht, wow, das bringt mich um den Verstand. This is brand new to me. Das war ganz neu für mich. I remember being in a service one day. Ich erinnere mich, eines Tages war ich in einem Gottesdienst. And everyone was singing, it was so nice. Und alle sangen und es war so schön. I kind of closed my eyes and ich habe dann meine Augen geschlossen. And I opened them, is anyone looking at me? Und dann habe ich sie wieder geöffnet und habe mich umgeblickt. Schaut denn jemand auf mich? Looked again. Habe sie wieder geschlossen, habe wieder nachgeschaut. I did the craziest thing in the world. Und dann habe ich einfach das Verrückteste auf der ganzen Welt gemacht. I just lifted my hand up. Ich habe meine Hand einfach hochgehoben. Just like that girl, I said, "I love you, Jesus." So wie dieses Mädchen hat gesagt, ich liebe dich, Jesus. Oh my God, everybody saw me. Ach, jeder hat mich da jetzt gesehen. Nobody saw me. No one's even looking at me. Niemand hat mich gesehen. Keiner hat nicht einmal auf mich geschaut. It was a new kind of worship. Aber es war eine neue Form der Anbetung. It was alive. It was. Das war einfach lebendig. It didn't have anything to do with your hand. Und das hatte nichts mit der Hand zu tun. Necessarily. Notwendigerweise. It was just worshiping God in His presence. Das war einfach Gott anbeten in seiner Gegenwart. And I had to be there. Und ich musste einfach da dabei sein. I couldn't miss it. Ich konnte das nicht versäumen. And I remember my father, he had me playing the accordion since I was in kindergarten. Und ich erinnere mich an meinen Vater, er wollte immer, dass ich Akkordeon spiele vom Kindergarten. And then I was invited to Manhattan by a real good Slovakian folk band. Und dann wurde ich da eingeladen von einer slowakischen Musikgruppe in Manhattan. And they said to me, "Try out for the band, you know." So und die haben zu mir gesagt, komm, spiel doch mit, probier's mal. Take this music, practice it and come back. Nimm die Noten da, üb das und komm dann wieder. I came back to Manhattan and I was like, nah, nah, nah. Ich kam da zurück nach Manhattan und habe dort gespielt. And they said, "You're really good. You can have the job." Und die haben gesagt, du bist wirklich gut, du kannst den Job haben. $25 an hour. $25 die Stunde. $35 for every hour after 3. Und $35 für jede Stunde nach 3 Uhr. And that was 30 years ago. Und das war vor 30 Jahren. That's not bad. Das ist nicht schlecht. So they said just one thing. Und dann haben sie gesagt, bloß eine Sache. We play every Friday and every Saturday night. Jeden Freitag und Samstagabend spielen wir. Saturday night. Oh, Samstagabend. That's the Bible study night. Da ist der Bibelkreis. Oh my goodness. Oh, meine Güte. Think about it, Rob. Denk drüber nach, Robert. I'll think a long time about it. Ja, ich denke drüber nach. Bye bye. Bye bye. I could not miss that worship. Ich konnte diese Anbetungszeit einfach nicht versäumen. God was leading me to a new place. Gott hat mich zu einem neuen Ort geführt. And here it is again, Hebrews 11. Und hier lesen wir es nochmals in Hebräer 11. By trusting what God said, Abraham, when he was called, obeyed by going out to a place. Indem er glaubte an das, was Gott gesagt hat, war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam. I can guarantee if I had made the other decision. Und ich kann euch garantieren, wenn ich die andere Entscheidung getroffen hätte. The writing is on the wall. Die Schrift ist an der Wand. Hanging out in Manhattan every 4 nights a week. I know where I would be. 4 Abende lang in Manhattan zu sein, ich weiß, wo ich da wäre. And it wouldn't be with the Lord. Das wäre sicher ganz sicher nicht God had a place. Aber Gott hatte einen Ort. It was a new place of worship. Es war ein neuer Ort der Anbetung. A place where I could worship in the Lord's presence. Ein Platz, wo ich den Herrn anbeten and konnte those in seiner Gegenwart. Worshiping with me believed it. Und die, die mit mir anbeteten, sie glaubten. Number two, dann Punkt 2. Like Enoch. So wie der Henoch. A new walk. Ein neuer Wandel. I had a new worship. Neue Anbetung. But I didn't know how to walk. Aber ich wusste nicht, wie ich gehen soll damit. I just loved the worship. Ich mochte einfach die Anbetung. And then I realized one night we were sitting around praying, standing around praying. Und ich erinnere mich an einen Abend, als wir da so standen und wir beteten. And we had a circle about 30 people, 30 kids. Wir standen so im Kreis, es waren so 30 Jugendliche. Just imagining what God wants to do with us. Sich einfach vorzustellen, was Gott mit uns tun möchte. And I remember feeling so weak that night. Und ich erinnere mich, an diesem Abend fühlte ich mich so schwach. Thinking, boy, I'd like to be sitting in a bar right now. Oh, boy, forgive me, Lord. Am liebsten würde ich jetzt in einer Bar irgendwo sitzen. Also, oh, vergib mir, Herr. Entschuldige. What was that all about? Was war denn das? Oh, jetzt? Man, I thought, I started getting this appetite, you know. Und ich habe so Appetit bekommen, versteht ihr? And then I realized that night. Und dann ist mir klar geworden, an diesem Abend. I need something more than just let's say true worship. Ich brauche einfach mehr als bloß wahrhaftige Anbetung. New worship. Oder eine neue Form der Anbetung. I need a new walk. Ich brauche einen neuen Wandel. I need to get somewhere where someone's going to teach me the Bible. Ich muss einfach irgendwo hinkommen, wo mir jemand die Bibel beibringt. And that's when I started going to a Protestant Bible study. Und dann habe ich begonnen, eben in diese protestantische Bibelrunde zu gehen. We had invited the priest many times. Und wir luden den Priester oft ein. The old ladies invited the priest. Die alten Damen, sie haben den Priester eingeladen. They said, you young boys. Und the priest is coming tonight. Und dann haben sie gesagt, ihr Jungen, der Prediger wird no heute problem. Ankommen. Great, wonderful. Ja, großartig, wunderbar. And then the old ladies were standing there. Und dann standen die alten Damen questions da. At us. Sie haben uns die Fragen in den Kopf geworfen. With the priest in between them. Und der Priester da zwischen ihnen. The priest had a Bible in his hand. Der Priester hatte eine Bibel in seiner Hand. We started asking the priest questions. Wir haben dann dem Priester Fragen gestellt. And he said, you kids know the Bible better than me. Ihr Jungen, ihr wisst besser die Bibel als ich es weiß. No lie. He said that. Und das ist keine Lüge, er hat das wirklich gesagt. Leave these kids alone, they're doing great. Und dann hat er zu den Damen gesagt, lasst sie in Ruhe, sie machen das ganz großartig. But I needed a new walk. Aber ich brauchte einen neuen Wandel. I needed an objective walk. Einen objektiven Wandel. And I went to Bible college. Und dann bin ich auf die Uni, study the Bible. Auf das Bibelcollege, um die Bibel and zu studieren. I underestimated the power that the word would have in me. Und ich habe dann die Kraft des Wortes eigentlich unterschätzt. I just wanted to go one semester. Ich wollte eigentlich nur ein Semester dorthin gehen. Remember we signed up, we went to Bible college together. Erinnerst du dich, wir haben damals uns gemeinsam eingeschrieben fürs Bibelcollege. We were like in our first morning in Bible school. Das war der erste Morgen damals like, in der Bibelschule. Wow, we finished the day of Bible school. Und dann war es so, wir haben gesagt, wow, wir haben den Tag vollendet. Einen Tag in der Bibelschule. And suddenly there was objectivity coming in. Aber plötzlich kam da Objektivität. And I had a new walk. Ich hatte einen neuen Wandel. It was based on his word. Basierend auf seinem Wort. And I could trust what he said versus my emotion. Und ich konnte dem vertrauen, was er sagt, gegenüber meinen Gefühlen. New worship. Ich hatte eine neue Form der Anbetung. Let's back up a little bit. I had a new world view. Also zunächst einmal die neue Weltsicht. That came easy as soon as I was saved. Das war sehr einfach. Das kam gleich, als ich errettet But wurde. But now I needed to find some worshippers. Aber nun brauchte ich jemanden, um gemeinsam anzubeten. For new worship. Für neue Formen in der Anbetung. In His presence, like I love. Gegenwart, so wie ich es eben gern hatte. But now I needed to have a new walk. Aber nun brauchte ich einen neuen Wandel. Like Enoch. So wie der Henoch. And I underestimated something in Bible college. Ich habe etwas völlig unterschätzt in der Bibelschule. I underestimated Noah. Ich habe den Noah unterschätzt. Because a new walk leads to a new work. Weil ein neuer Wandel, das führt zu einem neuen Werk. And as I would listen to the preacher. Und wie ich eben so dem Prediger zuhörte. And he talked about the mission field. Der sprach über das Missionsfeld. I remember I was in my finishing my second year of Bible college. Ich erinnere mich, ich habe da mein zweites Jahr in der Bibelschule abgeschlossen. My heart was burning inside. Und mein Herz brannte in mir. As the word was working in me. Wie eben das Wort in mir arbeitete. I think of Abraham. Abraham obeyed the call. Ich denke an Abraham, er gehorchte dem Ruf. The call, those words, dem the Ruf, call. Der Berufung, I diese Worte. The call. Die Berufung. I'd always get to church early and sit up in the balcony with a notebook. Und ich kam immer sehr früh zur Gemeinde und ich saß dort am Balkon und hatte meinen Notizblock. I'd always memorize scripture for the call. Und ich lernte immer Verse auswendig für diese Berufung. And as I would listen to the word, und wenn ich dem Wort zuhörte, God would work in my heart. Arbeitete Gott in meinem Herzen. For a new work. Für ein neues Werk. That I had no idea. What it was. Von dem ich überhaupt keine Vorstellung hatte. I thought I would be a song leader. Ich dachte mir, ich sei dann ein Anbetungsleiter. And I went through Bible college thinking I'll be a song leader someday. Und ich habe dann die Universität abgeschlossen und no, habe gedacht, Bible college. Also im Bible College und war dann auf dem Weg zum Gesangsleiter. Number one, and I'll be a Christian businessman. Number two. Zunächst habe ich mir gedacht, ich werde ein Geschäftsmann sein, ein Christen. And number three, we'll go to the third world and we'll build hospitals and schools. Dann habe ich mir gedacht, wir werden in die dritte Welt gehen, wir werden dort Spitäler bauen und Schulen. And churches. Und Gemeinden. Wow. And then I remember this. Und dann erinnere ich mich an Folgendes. There was a guy in Bible college named Marty. Da gab es einen Mann in dem Bibelcollege, der Marty hieß Vieter. Marty. Another Marty. Nicht der Martin, he was the president of the students. Und er war der Präsident, der Vorsitzende der Studentengruppe. Ich habe diese Geschichte bereits einmal erzählt. Not to everybody. Aber vielleicht nicht für jeden hier. I love this guy. Und ich liebte diesen he Mann. Such wirklich. A walk with God. Der wandelte so sehr When mit he Gott. Came into the dormitory, als er dort in dieses Studentenheim kam, he would always just minister to us. Da diente er uns immer. He would look over our shoulder and help us with Bible college homework and. Der blickte uns so über die Schulter und er half uns mit den Hausübungen für das Bible College. Lord, wherever he goes, I want to go and be a song leader. Und ich habe mir gesagt, oh Herr, wo immer der hingeht, dort möchte ich auch Anbieter sein. I want to join his team. Ich möchte bei seinem Team dabei sein. He goes Africa, I'll go with him. I'll be the song leader. Wenn er nach Afrika geht, dann werde ich dabei sein. Ich werde dort den Gesangsgottesdienst leiten. Ich möchte so wie der sein. I want to walk with the Lord like him. Ich möchte mit dem Herrn gehen, so wie er es tut. And then he graduated. Und dann hat er abgeschlossen. And then someone came to me and they said, "Did you hear the news?" Und dann kam jemand zu mir und fragte mich, "Hast du schon die letzten Neuigkeiten gehört?" What news? Welche Neuigkeiten? They said this person. Und der hat dann gesagt, dieser Mensch. Is leaving. Er geht weg. I said, "Leaving for where?" Und ich habe gefragt, was wohin geht er? He's just leaving. Was? Er geht einfach weg. I went up to the dormitory. Ich bin dann dorthin in das Studentenheim. He was there. Er war dort. I was sitting on his bed. Er saß auf seinem Bett. I said, "Are you leaving?" Ich habe ihn gefragt, gehst du weg? He puts his head down. He says, "Yeah." Er neigte seinen Kopf und sagte, ja. I said, "You are an incredible preacher." Du bist ein unglaublicher Prediger, Your habe ich whole gesagt. Life is anointed. Dein ganzes Leben ist gesalbt. You're going to change a country. Du wirst dein Land verändern. You're going to take the gospel to the world. Du wirst das Evangelium hinaustragen in die Welt. It's you. Du bist es doch. And he said to me with his head down. Und er sagte zu mir, den Kopf hat er geneigt. I don't want the responsibility, Rob. Ich möchte diese Verantwortung nicht, Robert. It's as simple as that. So einfach ist das. Walked out. Ich bin dann hinaus. Closed the door. Hab die Tür zugemacht. Started crying. Ich habe begonnen zu weinen. And I looked to heaven. Ich habe hinaufgeblickt in den Himmel. And I said, God. Und ich habe gesagt, Gott. I'm not gifted. Ich bin nicht begabt. But I'll take the responsibility. Aber ich übernehme Verantwortung. If you would give it to me. Wenn du sie mir gibst. I'm here. Ich bin da. I'll do it. Ich werde es machen. Wherever you say. Wo immer du sagst. I will go. Ich hingehen soll. Dort gehe ich hin. Da bin ich. Send me. Sende mich. And on that day. Und an diesem Tag. God did a work in my heart. Hat Gott in meinem Herzen ein Werk gemacht. And I received a new work. Ich habe ein neues Werk empfangen. I was a different person. Ich war eine veränderte Person. I had a burning fire in my heart. Ich hatte ein brennendes Verlangen in meinem Herzen. And I said, if the gifted, und ich habe gesagt, wenn der Begabte and the strong, und der Starke and the intelligent, und der Intelligente won't do it, es nicht macht, then God will use someone like me. Dann wird Gott jemand so wie mich verwenden. A new work. Ein neues Werk. And let's close with this. Wir wollen mit dem abschließen. By faith, Abraham, when he was called, durch Glauben, als Abraham berufen wurde, obeyed by going out to a place. Gehorchte er, auszuziehen an den Ort. And that was about about 1,000 kilometers coming down from the northeast to so the promised land. Circa 1,000 Kilometer, die er hinunterzog vom Norden hinunter zum verheißenen Land. He came to a new place. Er kam an einen neuen Ort, where he was to receive an inheritance. Wo er das Erbteil empfangen sollte. And he went out. Und er zog aus. And notice the writer puts this in. Und beachtet das. Das schreibt ihm der Schreiber. Not knowing where he was going. Ohne zu wissen, wohin er komme. The last place in the world I'd ever imagined myself to be would be in Austria. Also das war für mich das Letzte, wo ich mir gedacht hätte, da werde ich einmal sein, hier in Österreich. And you know, it's not over yet. Und ich sage, es ist noch nicht vorbei. Where this church is going, wo diese Gemeinde mal hingeht, only the Lord knows. Nur der Herr weiß es. This is the way that we walk. Aber auf diese Art und Weise gehen we're wir. Worshiping in his presence. Wir beten an in seiner Gegenwart. And I want to be in a place where God is worshiped in his presence. Und ich möchte an diesem Ort sein, wo Gott angebetet wird in and seiner I Gegenwart. I want to be in a place. Und ich möchte auch an einem Ort sein, where I can learn the word and have a new walk with him. Wo ich das Wort studieren kann und einen neuen Wandel mit ihm haben kann. And I want to be in a place. Und ich möchte an einem Ort sein. And you have to go to that place. Und ihr müsst dorthin an diesen Ort. It just doesn't come to you. You have to go find it. Der kommt nicht zu euch. Ihr müsst diesen Platz finden. And if it's here, und wenn das hier ist, praise the Lord. Dann preist den and if Herrn. It's somewhere else, praise the Lord. Wenn es woanders ist, dann der Herr sei gelobt. God is a big God and his church is very big. Gott ist ein großer Gott und seine Gemeinde ist groß. And there's a new work. Und es gibt ein neues Werk. And Abraham went by faith. Und Abraham ging im Trusting Glauben. What God said. Vertrauend auf das, was Gott gesagt not hatte. Not knowing where he was going. Aber er wusste nicht, wohin er gehen sollte. It's the same with us. Und so ist es auch bei uns. So maybe tonight you've never been born again. Also vielleicht heute Abend, du warst noch niemals und wurdest noch niemals wiedergeboren. Maybe tonight is the night you come to faith in Christ. Vielleicht ist heute Abend der Abend, an dem du zum Glauben kommst in Jesus Christus. Would you pray with me? Möchtest du mit mir beten? A new world perspective. Eine neue Weltsicht. God is alive. Gott, er ist lebendig. And he's real. Und er ist wahrhaftig. Pray with me. Bete mit mir. Something like this. Folgendes, wie so in etwa. God in heaven. Gott im Himmel. I am a sinner. Ich bin ein Sünder. I'm selfish, I know. Ich bin selbstsüchtig, ich weiß es. Please forgive me. Bitte vergib mir. Through Jesus Christ. Durch Jesus Christus. Through the blood that was shed on the cross. Durch das Blut, das am Kreuz vergossen wurde. For my sin. Wegen meiner Sünden. He was the Lamb of God. Er war das Lamm Gottes, that takes away the sin of the world. Der die Sünden der Welt hinwegnimmt. Just say, God, forgive me. Sag einfach, Gott, vergib in mir. Jesus name. In Jesu Namen. And come into my life. Komm in mein Leben. Open my eyes. Öffne mir die Augen. I want to be a Christian. Ich möchte Christ werden. In the Spirit. In my heart. In meinem Herzen. Please. Bitte. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.